Mein Resonieren über den Ehestand hat sehr viel Fuchs- und Weinbärartiges an sich. Meine Junggesellschaft ist nicht als staubige Distel auf der rohen Puste des Weiberhasses emporgeschossen. Oh nein. Sie ist als düstere Efeu dem Garten der Liebe entkeimt. Für mich war die Liebe kein buntes Gemälde in heiterer Farbenpracht, sondern eine in der Druckerei des Schicksals verpatzte Lithografie. Grau in grau, schwarz in schwarz, dunkel in schmutzig verwischt. Schnuffel, Schnuffel, habe ich mir selber gesagt, wenn der Mensch nie diejenige erringt, wo er eigentlich, na, wo ist der Mühe wert, wenn, ja, jetzt, wo ich zu mir selber rede, finde ich nicht die gehörigen Worte. Mit einem Wort, der Mensch verfolgt nach einigen Desperationsparoxismen in eine ruhige Sarkasmus-Languissance. Heute in eine Schmachterei, wo man über alles resoniert und andererseits wieder alles akzeptabel findet. Heute wird eine Verlobung gefeiert in diesem Haus. Diese Witwe, oh, man kommt. Ich glaube sie selbst. Ja, der Herr Schnuffel. Ja, unser charmanter Agent. Adina, gnädige Frau. Ich komme Ihnen das zu wünschen, was Sie nicht brauchen. Nämlich Glück. Das haben Sie so schon. Glück wünschen sollte man einem Menschen, wenn es ihm schlecht geht. Da hätte das Gratulieren noch einen Sinn. Ah, Freund, der Schritt, den ich jetzt tue, ist so riskiert. Oh, wie können Sie das sagen? Ja. Es ist ja bei Ihnen nicht zum ersten Mal, dass Sie heiraten. Ein klarer Beweis, dass Sie den Ehestand überhaupt gutieren. Und dann sind Sie aufs Gelindeste ausgedrückt. Der Inbegriff aller Vollkommenheit. No. Er ist ein lieber, guter Kerl, no. Bei solchen Ingredienzien kann die Mariage nur zum Glück. Na, mit dir heiraten, da geht's oft wie beim Krapfenbachen. Man nimmt alles Mögliche dazu und sie geraten doch nicht. Ach so? Und doch haben sie mir oft Reprimands wegen meiner langwierigen Junggesellenwirtschaft gegeben. Da hat der Onkel recht gehabt, Schnuffel. Sie hätten sich schon lange Lebensgefährtin. Selbst jetzt noch? Sie sind immer noch ein Mann. Ja, ein Mann bin ich freilich noch, aber was für einer? Nicht der, der ich war. Und dann bin ich viel zu gescheit, als dass ich mir einbilde, es wird sich eine reißen um meine Bores. Nur nicht zu bescheiden, es muss ja nicht gerade eine Venus sein. Ne? Cosa Martina, wenn eine mir nur halbwegs gefallen soll, so muss sie ohne Vergleich schöner sein als ich. Schau, ist der Schnuffel so heikel? Ja, da müssen Sie auch bedenken, wenn Sie eine Frau hätten, so wären Sie viel ein rangierterer Mann. Denn Sie wären ein besserer Wirt. Ich bin gar kein Wirt, denn ich zehre von meinem eigenen. Und das tut kein Wirt. Aha. Wenn ein Wirt was verzehren will, schaut er sich um was Besseres um. Also kommen Sie nicht immer aus mit Ihrem Einkommen? Na, wie man es nimmt. Zwischen Auskommen und Einkommen ist es schwer, das gehörige Verhältnis herzustellen. Denn das Geld kommt auf schwerfälligen Podagraphys herein und fliegt auf leichten Zefiflügeln wieder hinaus. Übrigens geht mir just nichts ab. Außer dann und wann die 3.000 Gulden, die ich in einem vorlauten Kapitalistengefühl bei Ihnen, Herr von Kautz, angelegt habe. Die ich schon öfter gebraucht hätte, Sie mir aber nicht bezahlen können, seit Sie um 120.000 Gulden bestohlen worden sind. Oh, erinnern Sie mich nicht daran. Das war... Ein harter Schlag. Dass Ihnen bei dem Schlag nicht der Schlag getroffen hat, das ist der schönste Beweis, dass Sie kein Talent zur Apoplexie haben. 120.000 Gulden. Ja, es war gerade der Anteil, wie Sie wissen, den ich meinen Seitenverwandten von der in Empfang genommenen Erbschaft hab auszahlen sollen. Die muss ich jetzt, also so gut es geht, nach und nach befriedigen. Na, Sie kommen aber auch schon noch dran. Ich bitte, ich hab's nicht deshalb gesagt. Ich hab den ganzen Gegenstand nur berührt, weil ich auf der Spur bin zu beweisen, dass damals unschuldigerweise der Verdacht auf den armen Menschen ihren... Da reden wir später davon, wenn wir allein sind. Schauen Sie lieber, dass meine Nies ein bisschen aufheitert. Ja, ich habe schon früher bemerkt, eine kleine Sonnenfinsternis am Himmel dieser Seraphzüge. ist eine Cherubsphysiognomie. Ja, keine Schmeicheleien, lieber Schnoferl. Nicht mit Worten, mit Taten sollen Sie mir Ihre Freundschaft beweisen. Sie müssen mir verraten, wo mein Bräutigam steckt, was er tut, was er treibt. Ich habe gehofft, ihn hier zu Ihren Füßen zu finden. Aber. Denn jetzt ist es akkurat beläufig ein Monat, dass ich ihn nicht zu Gesicht gekriegt habe. Gerade so lang ist es, dass seine Besuche bei mir immer kürzer werden. Bei Ihnen ist er also nicht. Bei mir ist er auch nicht. Dieses Zusammentreffen von Umständen würde für einen Beweis gelten, dass er woanders ist. Dieses anderswo zu ergründen ist Ihre Aufgabe. Sie müssen das Innerste seines Herzens erforschen. Ein Herz erforschen? Ja. Ist denn das ein Geschäft für einen Herrn Schnoff? Na, freilich. Ich bin ja Winkelagent. Und welcher Gegenstand in der Welt hat mehr Winkeln als das menschliche Herz? Sie können ihm gerade heraus sagen, er braucht sich wegen meiner gar nicht zu genieren. Ne Frau, bitteschön. Ja. Herr und Frau von Blümerl. Ja, schon gut. Ich komme gleich. Ja, ne Frau. Es kostet ihm nur ein Wort und er hat seine Freiheit wieder. Und er soll ja nicht glauben. Frau ja. von Stutzmann mit ja. den Fräulein Töchter. Die stutzmannischen Töchter? Jetzt rücken Sie ein, die Gäste. Ich komme gleich, Nanette. Ja, ne Frau. Und er soll ja nicht glauben, dass sich eine Frau wie ich kränkt. Und mein Mann, der ihren Wert nicht zu schätzen weiß, nicht einmal ärgern kann sich so eine Frau wie ich. Also, bitte, die Pitzibergerische Familie. Ja. Ah, die Pitzibergerische. Ja, nein, sag sie, ich komme schon. Ja, ne Frau. Na, wenn die Gäste wüssten, wie zuwider sie einem oft sind, es ließ sich gar kein Mensch mehr einladen auf der Welt. Also, jetzt sind wir allein, Schnoferl. Jetzt können wir eher von der odiösen Geschäftssache reden. Na, Sie wissen, dass damals der Verdacht von dem Diebstahl auf Ihren damaligen Geschäftsleiter und Kassierer, auf den Herrn Stimmer, gekommen ist. Er hat sich selbst diesen Verdacht preisgegeben. Er ist auf und davon, eh eine Untersuchung. Also, ich habe damals die Sache zwar angezeigt, es ist mir aber gar nicht eingefallen, den Stimmer als verdächtig anzugeben. Ich habe ihn nicht gekannt. Aber immer als einen braven, rechtschaffenen Mann von ihm reden gehört, sodass ich durchaus nicht habe glauben können, dass er einen Kassereinbruch... Also, und so habe ich auch schon die ganze Zeit her immer sondiert, ob man nicht auf Umstände kommen könnte, die seine Unschuld beweisen. Was nehmen Sie sich aber um eine Sache so an, die Ihnen im Grund nichts angeht und die auch ganz zwecklos ist? Der Stimmer ist durchgegangen, man hat ihm nachgesetzt, aber Sie haben ihn nicht gekriegt, also sind Sicherheit. Na, was weiter? Was weiter? Rechnen Sie die verlorene Ehe für gar so einen kleinen Verlust? Der Stimmer hat eine Tochter, die auch unter der verlorenen Reputation des Vaters leiden muss. Also, mir hat er von einer Tochter nie was gesagt. Er hat diese Tochter, wie er Witwer geworden ist, noch als kleines Mädel zu einer Verwandten gegeben. Weiter habe ich nichts erfahren können. Indessen bin ich doch hinter was anders gekommen. Na. Sie haben den Namen Schnoferl nicht umsonst. Ein gewisser Käfer, mit dem Sie in Geschäftsverbindung waren, der damals auch kurz nach dem Diebstahl von hier fort ist, soll Reden vorhin haben lassen, als ob er mehr wüsst von der Sache. Käfer? Ja. Der Käfer? Mhm. Ich hätte ihm schon lang gern geschrieben, aber dieser Käfer kriecht bald dort, bald da herum. Seine Geschäfte erlauben ihm keinen stabilen Aufenthalt. Er ist ein schlechter Mensch, dieser Käfer. Sollen sich in nichts einlassen, ihm gar nicht nachforschen. Was fällt Ihnen ein? Im Gegenteil. Also lassen wir das jetzt. Sie glauben nicht, die Erinnerung an diesen Gegenstand greift mir völlig die Nerven an. Das finde ich begreiflich. Um also auf was Lustiges zu kommen... Sagen Sie mir, Sie Spekulant, was haben denn Sie in der Brückengasse herum zu spekulieren? In der Brückengasse? Mhm. Das ist ja in der Vorstadt ja. draußen. Sie werden doch nicht glauben, dass ich Amoretteln in einer so entlegenen Vorstadt suche. Mein feiner Geschmack. Gerade deswegen. Die feinsten Fasan- und Austernesser gehen dann und wann wohin auf Gnädel und ein Gesöcht. Ich kenne nur eine Sphäre, die noble die elegant. Geben's auch, dass sie ihnen nicht einmal in einer anderen Sphäre erwischt. Hm, da bin ich sicher. Aber Gigi, was machst du denn für Geschichten? Ist sie da? Ist sie böse? Am Verlobungstag retardieren, was zeigt das für einen Ehestand für ein Tempo an? Ist sie sehr böse? Na, es ist sie ganz böse. So böse ist keine, dass sie nicht zum Gut machen wäre. Gigi, ich will das erleichtern. Ich rede vorläufig mit ihr, dann kommst du nachläufig dazu und sie wird wieder gut. Nur auf mich verlassen. Ich habe ja eine Art magische Gewalt über Weiberherzen. Schnofferl, rett mich vor dem Abgrund. Was ist denn geschehen, Gigel? Kennst du die Empfindung, die vor 500 Jahren die Burgfräulein gehabt haben, wenn sie bei den Horzer Trauung geschleppt worden sind? Nein, die kenne ich nicht. Ich hab die Empfindung, wann ich an meine Heirat denke. Kennst du die Empfindung, wenn man einen auf freiem Fuß sieht, der alle Ansprüche auf ein Extrazimmer im Norenturm hat? Nein, die kenne ich nicht. Ich habe diese Empfindung, wenn ich deinen Diskurs anhöre. Du hast dich damals meucheln wollen, wie es ein anderer gekriegt hat. Ja, und jetzt gruselt Selbstmord in mir, weil ich's krieg. Schnofferl, rett mich vor dem Abgrund. Sag ihr, dass ich's nicht mag. In solchen Blasphemien lasse ich mich nicht missbrauchen. Sag ihr selber. Und das traue ich mich nicht. Im Gegenteil, wenn ich ihr entnähe komme, bitte ich's um Verzeihung, dulde Verlobung, dulde Kopulation, alles dulde ich. Schnofferl, rett mich vor dem Abgrund. Ich habe einmal geglaubt, in der Frau von Erbsenstein mein Ideal zu erblicken, aber das war eine optische Täuschung. Und jetzt erscheint dir eine andere idealisch. So ist es. Und diese Täuschung wird erst recht optisch sein. Wer ist sie denn, diejenige? Ein Mädel. Hör auf, von der Natur mit jedem Reiz verschwenderisch begabt, mit holdem Anmutszauber übergossen, doch hoch überragt die Schönheit ihrer Seele jeden körperlichen Vorzug. Und weit über das alles hinüber strahlt noch ihr Herz in himmlischer Verklärungsmilde. Du kennst sie? Nein, aber die Ideale schauen alle so aus. Notabene durchs Liebhaberperspektiv betrachtet. Dem unbewaffneten Auge erscheinen diese Meisterstücke als gewöhnliche Dutzendware in gefälliger Form. Und was ist sie denn? Sie hat allweil fleißig gestickt und eine Menge Hauben waren im Quartier. Also eine Stickerin, eine Haubenputzermadel. Wie heißt sie denn? Thekla. Und mit dem Zunamen? Und den fragt die wahre Liebe nie. Wo logiert sie denn? Sie logiert gar nicht, wenigstens für mich nicht mehr. Sie ist heimlich ausgezogen mit ihrer alten Mom, ihrer Tante oder wer sie war. Eine Tante hat's auch. Die Geschichte wird immer obskurer. Es schwebt ein undurchdringliches, wahrscheinlich fürchterliches Geheimnis über ihre Person. Mit vieler Mühe nur habe ich Zutritt erhalten. Es muss sie aber wieder gereut haben, denn sie ist fort aus dem Logis. Aber der Grund... ist kein anderer, als dass sie dich nicht mag. Schnofferl, glaubst du wirklich? Ja, mögen verschweigen einem nie das Quartier, wenn sie ausziehen. Im Gegenteil, sie reden einem noch sehr häufig um einen Zins an. Also, verloren. Sei froh und lamentier nicht wegen so einem Mehl. Geh hin zu der Frau von Erbsenstein, mach sie wieder gut und genieß ein unverdientes Glück in ihren Armen. Sie ist ja das Schönste, das Beste, das Himmlischeste, was die Erde trägt. Nur dem Umstand, dass mein Alter um 10 Jahre überliebenswürdig und meine Schönheit um 20 Grad unterliebenswürdig steht, hast du es zu verdanken, dass ich dir diesen guten Rat gebe. Sonst hätte ich von deiner Dummheit profitiert und hätte geschaut, dass ich selber erschnapp. Denn wisse, Jüngling, ich glühe für die Erbsenstein mit einer Glut, die ebenso intensiv als hoffnungslos ist. Ah, also wenn's möglich wäre, fischest du mir's weg, ja? Wie geht denn das mit deiner Freundschaft zu mir zusammen? Freund, in dem Punkt gibt's keine Freundschaft und nutzt auch nichts. Ist eine zum Wegfischen, so wird sie auch weggefischt. Und da ist es immer viel besser, es fischt einem ein feindlicher Freund vor der Hochzeit, als es fischt einem ein freundlicher Feind nach der Hochzeit weg. Also, glaubst du, ich soll es heiraten? Na und ob? Na ja, meinetwegen. Aber nur geschwind, dass ich es bald überstanden habe. Komm, liebe, oh, sie kommt. Na, Gigel. Da ist sie. Ich habe Wunder gewirkt zu deinem Besten. Du brauchst jetzt nur ihren Zorn zu besänftigen und sie ist versöhnt. Ich habe ihm gesagt, er soll sie gar nicht gut machen, gnädige Frau. Denn wie kann man denn die gut machen, die ohne dies die Güte selber ist? Übrigens kann ich versichern, er war krank. Krank war der Herr Gigel? Ja, so. Beklemmung mit Entzündung. Da hätte er wenigstens schreiben sollen. Ich will ihn übrigens gar nicht verteidigen, denn vor so einem zarten Tribunal werden die Sachen nicht im Rechtsweg, sondern im Gnadenweg entschieden. Wenn er seinen Fehler einsieht, wenn er bereut... Oh, Sie glauben gar nicht, was er schon alles bereut hat. So bin ich nicht abgeneigt. So red was, Gigel, oder küss wenigstens die Hand, du Gegensatz vom Cicero. Ich küss die Hand. Und jetzt geschwind die Kontraktsachen in Ordnung gebracht. Komm, Gigel, dass ich dir die Beiständ aufführe. Und ich führe die holde Braut. Ja, wir kommen gleich nach. Ich hab noch was zu sprechen mit denen Schnoferl. Also komm, Gigel, der Notar wartet schon. Sie hat allein mit mir zu sprechen. Jetzt, Schnoferl, sei standhaft. Für dich blüht diese Blume nicht. Sie wünschen, Frau von Erbsenstein? Wahrheit. Wünsche ich Wahrheit aus Ihrem Mund. Ist er mir untreu gewesen? Wer sagt denn das? Die ganze Sache ist eigentlich nicht der Rede wert. Hm. Er hat in der Zerstreuung sein Herz im Vorbeigehen zu einer Haubenputzerin gegeben. Also ein Liebesverhältnis. Gnädige Frau, Sie legen viel zu viel Wert auf die Sache. Es war eine Mamsell Thekla. Thekla? Sonst hat's, glaube ich, gar keinen Namen. Wenn es sich um so Mehlen handelt, da heißt dieser chemische Herzensprozess nicht einmal Liebe. Da wird das Ding nur Bekanntschaft genannt. Und mit dem veränderten Namen entsteht auch in der Sache ein himmelweiter Unterschied. Ja. Bei der Liebe nur wird man bezaubert. Bei der Bekanntschaft, da sieht man sich gern. Bei der Liebe nur schwebt man in höheren Regionen. Bei der Bekanntschaft geht man in einen irdischen Garten, wo das Bier gut und das kälberne Bratl groß ist. Bei der Liebe nur heißt's, er ist treulos, meineidig, ein Verräter. Bei der Bekanntschaft heißt's bloß, jetzt hat er eine neue Bekanntschaft gemacht. Ewige Dauer ist da terra incognita. Und lebenslängliche Folgen sind da gar nicht modern. Ja, aber wenn ich wüsste, dass er einsieht... Er sieht ein, dass er Salva Venia ein Esel war. Und ich hoffe, er wird als wahrer Esel handeln. Wie meinen Sie das? Er wird nie mehr einen Fehltritt tun. Ach so. Denn bekanntlich geht der Esel nur einmal aufs Eis. Und im Grunde ist es mancher, der noch ein viel ärgerer Halodri war, nach der Hand doch noch ein recht guter Gatte und Vater geworden. Gewiss. Übrigens muss man das nicht immer so paarweise aussprechen. Es ist sehr leicht, ein guter Vater zu sein. Guter Gatte, das ist schon mit viel mehr Schwierigkeiten verbunden. Die eigenen Kinder sind dem Vater gewiss immer die Liebsten. Und wenn's wahre offen sind, so gefallen einem doch die eigenen offen besser als fremde Engel. Hingegen hat man als Gatte oft eine engelschöne Frau. Und momentan gefällt einem eine andere besser, die nicht viel hübscher ist als er offen. Das sind die psychologischen Quadrillierungen, die das Unterfutter unseres Charakters bilden. Was soll ich tun? Ich muss nolens wolens nachsichtig sein. Wäre lieber vorsichtig gewesen und hätte mein Ja-Wort nicht so geschwind gegeben. Aber das ist schon unser Los. Tritt unser eins dem verflixten männlichen Geschlecht auch mit noch so viel Vorsicht entgegen. Das Fazit ist immer, dass man sich zur Nachsicht bequemen muss.